hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann-Nana-Nachrichten! Ballermann-Nana-Nachrichten! Hamburg! Der Staatsanwalt bläst zum Hallali auf die Verantwortlichen der Elbphilharmonie. Man hat die Kostenentwicklung ignoriert, die sind unkontrolliert, dann explodiert. Und am Ende der Elbe steht eine Ruine am See. Millionen Geldscheine liegen auf dem Weg. Da hab ich so einen Hals, der Bauch ist nicht mal schön. Man bleibt dabei, den Bürger weiter auszunehmen. Deutschland! Wegen Hygienemängel fliegt ein Chef von Burger King. Ich habe Durchfall in der Fuchs, ich hatte einen Burger. Und der ADAC bunkert 3 Milliarden. Ihr seid kein gemeinnütziger Verein. Nationalmannschaft Kader mit über 7 Krücken zur WM. Zeig doch mal die Titel. Ballermann, na na na Nachrichten. Ballermann, na na na Nachrichten. Mehr Spaß, einfach SWR3.